Manchmal ist schwer, du musst stets Frau sein. Schenkst alle Liebe dem einen Mann. Dir kann's mal schlecht gehen und ihm wird's gut gehen. Er wird Dinge tun, die du nicht verstehst. Doch wenn du liebst ihn, dann vergibst du ihm. Selbst wenn du ihn auch nicht verstehst. Und wenn du liebst ihn, oh, sei stolz auf ihn, denn schließlich ist er nur ein Mann. Steh fest zu ihm, zwei starke Arme gib ihm und etwas Wärme gib ihm, wenn nachts ihm kalt und einsam. Steh fest zu ihm und sag der Welt, du liebst ihn, gib deine Liebe nur für ihn. Steh fest zu ihm. Steh fest zu ihm und zeig der Welt, du liebst ihn, gib deine Liebe nur für ihn. Steh fest zu ihm.